Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 7. Februar 97. Den Instrumentenmacher Otto, von dem du schreibst, haben wir lange nicht ausfindig machen können, weil man ihm nicht erlaubt hat, sich hier niederzulassen. Endlich ist er wieder hier angekommen und hat sich beim dermaligen Prorektor Griesbach abermals um den Schutz der Universität gemeldet. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihn aufgefunden und die Gitarre bestellt. Unter 10 Talern lässt er sie aber nicht. Er sagt, dass er für diesen Preis 2 nach Dresden geliefert habe. Ich glaube an Naumann und an die Brühl. In 14 Tagen verspricht er, sie zu liefern. Ich stehe jetzt in Handel wegen eines Gartens und Gartenhauses, werde es auch wahrscheinlich bekommen. Das Haus ist sehr leidlich, zu einer Sommerwohnung für eine Familie wie die meinige, und wenn ich noch etwa zu den 1200 Talern, die es mir kosten wird, 600 zulege, so wird es ein recht geräumiges und angenehmes Quartier auch für den Winter abgeben. Der Garten ist nicht klein und die Lage ist trefflich. Ich hoffe von dieser Akquisition einen glücklichen Erfolg für meine Gesundheit. Wahrscheinlich wirst du aber daraus auf eine Veränderung in Rücksicht auf die Dresdner Reise schließen. Diese wird auch nicht so früh im Sommer vor sich gehen können, als ich anfangs glaubte, aber nicht dieses Gartenhauses, sondern des Wallensteins wegen, wozu ich mich äußerst zusammennehmen und jede große Zerstreuung mir versagen muss. Der Almanach kommt dazu, so dass ich jetzt in der Tat nicht weiß, wie ich bis auf den September mit allem dem fertig werden soll. Der Himmel wird helfen, denk ich. Ich denke jetzt vor der Hand an nichts als an meine Arbeit. Ist diese erst getan und so ausgefallen, dass ich damit zufrieden sein kann, so werde ich unser Zusammenleben in Dresden noch einmal so gut genießen. Wir befinden uns alle leidlich wohl, die Kinder sind ganz gesund, nur der Zahn will bei dem kleinen Patschen noch nicht heraus und macht ihm viele Not. Herzlich umarmen wir euch alle, dein S.